Atreyu schwieg und sah den Werwolf mit aufgerissenen Augen an. »Deshalb hassen und fürchten die Menschen Phantasien und alles, was von hier kommt. Sie wollen es vernichten, und sie wissen nicht, dass sie gerade damit die Flut von Lügen vermehren, die sich ununterbrochen in die Menschenwelt ergießt, diesen Strom aus unkenntlich gewordenen Wesen Phantasiens, die dort das Scheindasein lebender Leichname führen müssen und die Seelen der Menschen mit ihrem Modergeruch vergiften. Sie wissen es nicht. Ist das nicht lustig?« »Und gibt es keinen mehr, der uns nicht hasst und fürchtet?« »Ich kenne jedenfalls keinen, und das ist auch nicht verwunderlich, denn ihr selbst müsst dazu herhalten, die Menschen glauben zu machen, dass es Phantasien nicht gibt.« »Dass es Phantasien nicht gibt?« »Sicher, Söhnchen. Das ist sogar das Wichtigste. Kannst du dir das nicht denken? Nur wenn sie glauben, dass es Phantasien nicht gibt, kommen sie nicht auf die Idee, euch zu besuchen, und davon hängt alles ab. Denn nur wenn sie euch in eurer wahren Gestalt nicht kennen, kann man alles mit ihnen machen.« »Was mit ihnen machen?« »Alles. Alles, was man will. Man hat Macht über sie, und nichts gibt größere Macht über die Menschen als die Lüge. Denn die Menschensöhnchen leben von Vorstellungen, und die kann man lenken. Diese Macht ist das Einzige, was zählt, und darum stand auch ich auf Seiten der Macht und hab ihr gedient, um an ihr teilzuhaben. Wenn auch auf andere Art als du und deinesgleichen.